Üben Sie nun. Sie hören einen Satz mit reflexivem Verb, aber ohne Reflexivpronomen. An seiner Stelle hören Sie ein kurzes Signal. Überlegen Sie, welches Reflexivpronomen passt. Sprechen Sie den kompletten Satz nach dem zweiten Signal. Ich freue auch über kleine Geschenke oder eine liebe Geste. Ich freue mich auch über kleine Geschenke. Ein veganes Weihnachtsessen? Wie stellst du das denn vor? Wie stellst du dir das denn vor? Freut ihr schon auf unseren Besuch? Freut ihr euch schon auf unseren Besuch? Viele Menschen wünschen weniger Not in der Welt. Viele Menschen wünschen sich weniger Not in der Welt. Ich mag Weihnachten. Das erinnert an die Messe in der Kirche. Das erinnert mich an die Messe in der Kirche. Noch mehr Emissionen für die Atmosphäre? Ob wir Menschen das denn leisten können? Ob wir Menschen uns das denn leisten können?